Kundgabe 6418. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.12.1955. Der Weg zum Vaterhaus. Gottes Führung. Alle werdet ihr geführt, die ihr an meiner Hand gehen wollet, die ihr euch meiner Führung anvertraut. Ich muss immer euren eigenen Willen in Betracht ziehen. Ich kann euch nicht wider euren Willen auf einen Weg drängen, dem ihr bewusst ausweichet, den ihr meidet, weil er euch nicht angenehm dünkt. Ich kann euch nur leise hindrängen, sofort aber eurem Widerstand nachgebend, so er mir erkenntlich ist. Wer sich aber meiner Führung anvertraut, der kann unbesorgt seinen Erdenweg gehen. Er führet zum Ziel. Darum sollet ihr nicht ängstlich auf die vielen Hindernisse und Beschwernisse schauen. Ihr sollt euch nur immer fest an meiner Hand halten, und ihr werdet an allen Beschwernissen vorübergeleitet werden mit der Sicherheit, die nur meine Führung euch bieten kann. Darum sehet auch nicht ängstlich in die Zukunft. Machet euch keine unnötigen Sorgen. Lasset alle irdischen Bedenken und hebet nur eure Augen auf zu mir. Denn ich bin immer für euch da. Ich werde euch auch alles Ungemach fernhalten, wenn ihr mir nur gläubig vertraut, wenn ihr euch wie Kinder zum Vater verhaltet, wenn ihr nicht von meiner Seite gehet und mir jegliche Sorge um euch überlasset. Euer Glaube bannet jede Gefahr, denn das volle Vertrauen auf meine liebende Fürsorge enttäusche ich nicht. Wohl seid ihr noch von tiefster Dunkelheit umfangen, weil ihr mitten in einer Welt der Sünde und der Lieblosigkeit steht. Der Weg aber, da ich euch führe, ist von einem milden Schein erleuchtet. Und wo ich bin, wo ihr neben mir einhergeht, wird immer Licht sein. Und also brauchet ihr nicht die Dunkelheit zu fürchten. Ihr brauchet nur den Blick zur Höhe wenden, von wo euch immer helles Licht scheinen wird. Um euch ist tiefste Finsternis. Dass ihr aber den Weg des Lichtes gehen könnet an meiner Hand, das soll euch dankbar gedenken lassen des großen Liebe- und Erbarmungswerkes, das ich für euch Menschen vollbracht habe, um euch aus der Finsternis zum Licht führen zu können. Ich habe den Weg bereitet auf Erden, den ihr nun gehen könnet an meiner Hand, in meiner Nachfolge, unter meiner Führung. Vor dem war tiefste Finsternis, und es führte kein Weg aus dieser Finsternis heraus. Ich aber bahnte einen Weg an, der aus der Tiefe zur Höhe, aus der Finsternis zum Licht führt. Und dieser Weg kann nur unter meiner Führung beschritten werden. Das heißt, es muss der Mensch glauben an mich in Jesus Christus. Er muss das Erlösungswerk anerkennen und mich selbst als göttlichen Erlöser, der sich im Menschen Jesus verkörperte, um euch aus der Finsternis emporzuhelfen zum Licht. Also muss jeder, der mit mir den Weg zur Höhe wandeln will, sich mir in Jesus Christus anschließen. Dann wandelt er den gleichen Weg, den der Mensch Jesus gegangen ist, der zum Vater führt, heim ins Vaterhaus. Immer wird der Weg, der hinanführt, die Begleitung Jesu Christi erfordern, weil es nur den einen Weg gibt, den Weg der Nachfolge Jesu, und weil allein dieser Weg lichtvoll ist und das rechte Ziel garantiert. Doch wer sich mir einmal anvertraut hat, den werde ich nimmer lassen. Meine Hand wird ihn halten, dass er nicht falle. Meine Hand wird ihn stützen, so er schwach ist. Und meine Hand wird ihn vom Abgrund zurückreißen, der sich ihm öffnen kann, wenn er nicht achtsam ist, wenn er seine Augen zurückwendet zur Welt, von der er sich schon gelöst hatte. Wer sich mir und meiner Führung anvertraut, der kann ruhig seinen Weg wandeln, er wird nicht fehlgehen. Ihr sollet keine Schwäche, keinen Zweifel, keine Sorge in euch aufkommen lassen, denn so ihr euch mir übergebet, flüchtet ihr euch in die Arme des Vaters, dessen Liebe euch wahrlich schützen und betreuen wird, der euch sicher führet, Himmel an. Amen.